Die erste Folge im Jahr 2026. Wir schauen natürlich zurück auf den Jahreswechsel in Berlin. Und René, sag mal, so ganz ruhig war es nicht, ne? Tja, und ob ihr bei Ruhestörung an Silvester die Polizei rufen könnt, das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und während Andrea Kiewe gern noch 2 Jahre in 2025 geblieben wäre, ist hier für uns und für euch natürlich der Mann, der im Hier und Jetzt das Leben genießt. Hallo René. Ja, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 181. Folge an diesem wunderschönen 6. Januar 2026. Und ja. Zu Marc gibt es heute nur eins zu sagen. Freigestellt. Ja, Marc ist heute nicht da. Ja, ausnahmsweise. Ihr wisst ja auch, warum, Marc schild wenn gern. Ihr unseren Podcast fleißig hört. Stimmt. Dann hat sich wahrscheinlich schon rumgesprochen, dass Marc gerne Urlaub macht. Genau. Ihr findet ihn gerade, sag mal, wie heißen da die Bars? Ich habe keine Ahnung. Zum Ballermann? Ja, keine Ahnung. Ballermann 6 kenne ich nur, aber vom Hörensagen. Ja. Aber ich glaube, Marc ist nicht nur der vom Ballermann Singen. 6 Typ. Der. Oder so, ja, genau. Ne? Na gut, ja, er ist auf Mallorca und hat dort natürlich den Jahreswechsel auch genossen. Ja. Das zweite Jahr in Folge, nicht in Berlin für Marc, ne? Der Jahreswechsel. Ja. Und ich hoffe, er ist gut ins neue Jahr gekommen, genauso wie ihr. Deswegen wünschen wir euch an dieser Stelle gesundes natürlich noch Neues. Alles Gute. Ein, was sagt man, gesundes, glückliches, erfolgreiches, ein tolles 2026 natürlich. Für euch alle und für dich natürlich auch, René. Ja, danke schön, dir ebenso. Ja, vielen Dank. Ja, darauf stoßen wir an, oder? Achso, ja, machen wir. Wir können nicht, warte doch. Wir können ja jetzt verraten, René hat schon vor der Sendung seine Weinflasche geköpft. Warte, ich stoße an. Aber du hast wieder voll gemacht, ja. Prost. Wie wieder voll gemacht? Das klingt so, als hätte ich schon einmal leer gemacht. Ja, klar. Vor der Sendung, die Aufregung, Stefan, ich sag dir. Bei mir gibt's heute leckeren Kakao, um mich innerlich zu wärmen. Bei mir gibt's Weintraubensaft. Okay. Und ich erinnere mich an unsere Weihnachtsfeier letztes Jahr, wo es auch so Kakao gab, also Milch mit Schokostückchen und dazu einen schönen Haselnusslikör. Oh, da war, wenn du den getrunken hast, war dir sofort warm. Das war echt gut. Ja, also das passt ja zu den Temperaturen. Nicht nur zu den Temperaturen, sondern auch zu den Vorfällen in Berlin. Ich bin ja nur randbetroffen. Ja. Aber ist was vorgefallen? Ja, Stromausfall ist vorgefallen. Ich wollte gerade sagen, der zweite dieses Jahr, aber sagen wir mal so, der zweite innerhalb von nicht allzu langer Zeit. Das ist doch schon der dritte, ne? Warte mal, wir hatten einen in Johannisthal, Adlershof. Das war letztes Jahr und dann war es ja vor ein paar Jahren in Köpenick, ein Schaden bei Bauarbeiten, ne? Und Köpenick oder Adlershof und jetzt im Südwesten Berlins, das war natürlich ordentliche Sabotage. Ja. Die Politik redet sogar von Anschlägen, von Terror. Ja, und es gab doch ein Bekennerschreiben. Und ich frage mich dann manchmal, ob die Leute auch Großeltern oder so haben. Aber wahrscheinlich eher im Norden von Berlin, weil das ist schon echt eine Zumutung, bei den Temperaturen ohne Strom zu sein. Ja. Weil bei uns hatte das, also wir haben Strom, aber wir hatten dafür keine Heizung und kein warmes Wasser. Da sage ich mal, Luxusproblem. Aber jetzt inzwischen wieder. Ja, war nur ein Tag, also. Naja, aber es ist schon, ne? Also ich meine, ist ja auch gefährlich und davor waren die ja jetzt auch, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Tage die Heizung nicht an ist oder so oder kein Wasser fließt, ist natürlich auch gefährlich für die Rohre. Folgeproblem, ne? Bei der Kälte. Da weiß man auch gleich, wen diese Initiative hasst, wenn sie sowas macht. Ja, also ich glaube, man darf gar nicht über den Sinn und Unsinn nachdenken, weil das ist der normale Menschenverstand widerstrebt. Ja. Strebt dagegen. Wir haben ja schon öfter über dieses Thema debattiert, wie man seine Meinung kundtun sollte und ob es totalen Sinn macht, jemand Schwächeren in die Fresse zu hauen quasi, ne? Um das mal im lockeren Slang zu vermitteln. Ja. Weil treffen tut man letztendlich nicht denen es wehtun soll, ne? Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass einer von den Leuten friert, denen das jetzt eigentlich gegolten hat. Ja, und wir hoffen natürlich, dass es allen Leuten dort gut geht, dass sie gut versorgt sind und dass natürlich die Letzten dann auch nach aktuellem Stand übermorgen wieder Strom haben sollen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Und ich selber kenne jemanden aus dem Gebiet. Ah, ja. Genau, und der ist nämlich am Sonntag aus dem Urlaub zurückgekommen und das Problem besteht ja seit Samstag früh. Und ja, sind sie erstmal eine kalte Bude gekommen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen. Richtig, Kühlschrank leer. Ja. Aquarium ziemlich kalt, also ist natürlich auch blöd, ne, für die Tiere. Also Fischmord können wir schon mal einen Haken dran machen. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt noch gar nicht nachgefragt, wie es den Fischen geht, ob die überlebt haben. Aber die haben in der Nachbarschaft irgendwie Generatoren organisiert, so dass die erstmal wieder Strom hatten. Aber muss natürlich vorsichtig sein, ne? So ein Generator, da musst du natürlich trotzdem gucken, was du in deiner Wohnung benutzt und was nicht. Ich sag dir, Leute, die sowas machen, die haben an der Grundschule in der 6. Klasse Erstklässler verprügelt. Ehrenlos, wirklich. Gut. Ja, und apropos Schule, die ist ja auch ausgefallen teilweise, ne? Also man braucht ja nur ein paar Stichworte nennen. Krankenhäuser, Altersheime, Schulen, Kitas, Einkaufsmöglichkeiten. Man kann nicht telefonieren. Polizei wird hier im großen Maß, nach meinem Kenntnisstand, waren es zum Schluss über 300 Polizisten, die hier im Südwesten von Berlin ein bisschen auf der Straße. Ich weiß gar nicht, was die da gemacht haben. Also sie haben Lichter aufgestellt. Streife und Information, genau. Ne? Also klar, ist ja auch Winter, es ist früh dunkel. Und ein Hubschrauber ist ja jetzt mittlerweile auch im Einsatz, weil es gibt natürlich auch die Leute, die ihre Chance sehen, wenn dort alles dunkel ist und Leute vielleicht gar nicht da sind. Ne? Das gibt es natürlich auch immer, so krank wie die Welt ist. Und ja, also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich davon nicht betroffen bin, aber ich denke, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis man wahrscheinlich selber da derjenige ist, welcher sozusagen davon betroffen ist. Man wünscht es keinem, nicht mal seinem ärgsten Feind, glaube ich. Ja. Gut. Also, mal gucken. Aber wir wollen hier nicht politisch werden oder so, ne? Weil wir haben schon gesagt, es ist mittlerweile der dritte direkte Stromausfall sozusagen oder Stromschaden. Es gab ja noch mehr, wenn man die Bahn dazu mit einbezieht. Da gab es ja auch schon viele Anschläge in Berlin. Wir hoffen, dass wir was draus lernen. Kann jeder mal für sich entscheiden. Gut, dann würde ich sagen, lass uns noch mal über was Nettes reden. Schönes reden. Das ist übrigens auch mein Motto für dieses Jahr. Mehr positive Nachrichten. Okay. Ne? Das wird diese Sendung nichts, Stefan. Ich habe gerade mal auf den Zettel geguckt. Genau. Ah, vielleicht doch erst nächstes Jahr. Ja, wir machen es in der nächsten Folge mit Marc zusammen. Weil eigentlich für gute Nachrichten ist Marc genau der Richtige. Das ist so ein Friedfisch. Ja. Der freut sich über alles. Der ist immer glücklich und zufrieden. Deswegen, der meckert auch nie. Der meckert nie. Ja. Deswegen ab nächster Sendung, versprochen, wird es definitiv fröhlicher. Heute, ich habe ein Thema auf dem Zettel, Ruhestörung. Weil ich habe mich nämlich gefragt, jetzt anlässlich Silvester, wie ist denn das mit Ruhestörung bei Silvester? Also, sagen wir mal so, vielleicht hebe ich es mir fürs Ende auf, als kleinen Cliffhanger. Es gibt ein paar lustige Postillion-Schlagzeilen zum Thema Silvester. Da ist das Thema Ruhestörung auch mit bei. Aber hast du eine Ahnung, wie das mit Ruhestörung bei Silvester ist? Also gelten da Gesetze auf einmal nicht mehr oder? Also ich glaube, das, was jeder kennt, ist ja, dass man an Silvester zwischen 18 und Neujahr 6 oder 7 Uhr halt Feuerwerkskörper zünden darf. Sagt wer? Na? Das ist, glaube ich, irgendein Gesetz, irgendeine Richtlinie. Und was ich aber dieses Jahr sehr merkwürdig fand, das habe ich auch nicht verstanden, warum einige Bezirke da eigene Verordnungen zusätzlich gemacht haben. Dann gibt es ja noch diese Böller-Verbotszone, wo man das dann nicht darf. Ne? Also es ist so ein bisschen nicht so ganz transparent, glaube ich. Mich hat, wie gesagt, ganz so interessiert, warum Ruhestörung und Silvester, wie das funktioniert, weil es kann ja nicht sein, dass an einem Tag irgendwas nicht gilt, irgendein Gesetz. Habe mich also mal auf die Suche begeben. Erstmal zum Thema Ruhestörung. Was meinst du denn, worüber Ruhestörung festgelegt wird. Also überhaupt, dass es Ruhestörungen gibt. Und aber in welchem Bereich meinst du generell, jetzt? Generell, genau. Also wenn du, in deiner Wohnung, ich könnte ja jetzt nicht hier irgendwie laut Musik anmachen nach 22 Uhr und hier zu Hause eine Disco veranstalten. Also kannst du schon. Es wäre eine Ruhestörung. Und wo ist die festgehalten? Richtig. Die ist, glaube ich, in der Hausordnung festgehalten. Ne? Nee, die muss, also ja, das heißt, ich verstoße dann gegen die Hausordnung und dann kommt die Polizei. Eher das Ordnungsamt, ne? Für Ruhestörungen sind, glaube ich, ist das Ordnungsamt in der Regel zuständig. Also, ich kann dir sagen, ich habe herausgefunden, dass die Ruhestörung geregelt ist über das Ordnungswidrigkeitsgesetz Paragraph 117. Also war mir auch neu, dass es ein Ordnungswidrigkeitsgesetz gibt. Und im Paragraph 117 steht, dass man ohne berechtigten Anlass keine unzuverlässiges und vermeidbares, in einem nicht unzulässigen oder vermeidbaren Ausmaß eine erhebliche Belästigung machen darf. Also wenn man dagegen verstößt, dann verstößt man gegen ein Gesetz und dann dann wird das halt verfolgt. Jetzt habe ich mich gefragt, also das war ja schon meine Vermutung, dass das irgendwie gesetzlich geregelt ist. Wie kann denn sowas außer Kraft gesetzt werden? Aber auch dazu habe ich was gefunden, gerade was jetzt Silvester betrifft. Da geht es gar nicht, da greift noch ein ganz anderes Gesetz viel früher, und zwar das Sprengstoffgesetz. Laut Sprengstoffgesetz ist es nämlich verboten, Feuerwerk zu machen. Und für dieses Sprengstoffgesetz gibt es eine explizite Erlaubnis, die durch die erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz quasi existiert. Und die besagt genau das, was du gesagt hast, dass in einer bestimmten Zeit Feuerwerk gemacht werden darf von privaten Menschen ohne quasi ohne irgendeinen so Sprengstoffschein oder so. Aber es ist klassifiziert. So. Genau, ne? Also nur bestimmte Feuerwerkskörper natürlich. Ansonsten musst du oder brauchst du halt diesen Schein, dass du bestimmte Klassen von Feuerwerkskörpern benutzen darfst, als dass du da fähig für bist. Genau, und das bedeutet, jetzt wissen wir schon mal, dass Böllern erlaubt ist, aufgrund dieses Aussetzen des Gesetzes für diese Zeit. Aber das hat ja jetzt noch nichts mit der Ruhestörung zu tun. Und das fand ich ganz interessant. Ich hatte ja gesagt, dass ohne berechtigten Anlass, ja, und Silvester wird als berechtigter Anlass gesehen. Ja. Und nicht in einem unzulässigen oder vermeidbaren Ausmaß. Silvester ist es bekannt, dass es laut ist. Das heißt, es ist auch kein, also wenn einer besonders laut knallt, was ja eigentlich nicht gehen dürfte, weil die Knaller ja, ich wollte gerade sagen, so. Wenn er illegale Knaller hat, dann schon. Würde dann auch eine Ruhestörung tatsächlich greifen, aber so generell ist zu Silvester schwer zu vertreten, dass eben es keinen berechtigten Anlass gibt, dass die unzulässig und vermeidbar ist im Ausmaß, die Böllerei. Und deswegen stellt das Knallern? Ich Knalltüte? Ja. Das ist eine Knallertüte. Stellt deswegen keine erhebliche Belästigung dar, weil es eben flächendeckend laut ist und somit im Einzelnen nicht gültig und gehandelt werden kann. Ist ja im Allgemeinen so halt, ne? Genau. Jetzt wissen wir, oder ich zumindest, mir war das vorher nicht klar, warum Ruhestörung am Silvester nicht erlaubt ist. Nicht möglich ist. Und witzig fand ich nämlich in dem Zusammenhang eine Zeile vom Postillon. Eine Schlagzeile, die sagte, 30 Millionen Krawallmacher wegen nächtlicher Ruhestörung festgenommen. Dafür haben wir gar nicht die Kapazitäten. Ne? Aber ich überlege gerade, nachdem du das vorgelesen hast, heißt es im Umkehrschluss, wenn ich irgendwie im Laufe des Jahres Geburtstag habe, was ja der Fall ist, und ich mache eine ordentliche Party bis nachts um 3, ist das dann ein akzeptabler Anlass? Genau. Also jetzt kann ich nur mutmaßen, aufgrund der vielen Dokumentationen und Reaktionsweisen der Polizisten, die ich da gesehen habe. Da haben wir schon mal ohne berechtigten Anlass, das war ja einer der Punkte, das fällt weg. Also da könnte man sagen, ist kein berechtigter Anlass? Nee, da könnte man sagen, ist ein berechtigter Anlass. Also Geburtstag, ist ein berechtigter, das ist schon mal nicht das Kriterium. Unzulässig, würde ich jetzt eben dann auch nicht sagen, vermeidbares Ausmaß. Achso, dann ist die Frage, wie laut ist es? Und dann, jetzt habe ich nicht recherchiert, gibt es ja noch das Thema Nachtruhe. dass wahrscheinlich, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht vertreten, dass du in die Nachtruhe hinein deine Feier machst. 22 bis 6 Uhr, ja. Und jetzt mein Doku-Wissen, wenn du eine Party feierst und die Polizei kommt vorbei, dann kommt ihr im Prinzip nicht sofort mit Handschellen rum, sondern sie kommt vorbei und hält erstmal eine Ansprache. Und ich glaube, das ist das ist halt, glaube ich, dieser Spielraum, den ich auch in diesem Gesetz sehe, ne, wo man dann sagt, pass auf, Party, schön und gut, aber mach doch ein bisschen leiser. Ja, ich sag mal, ich kenne es noch von früher, da hat man halt unten einen Aushang gemacht, ey, heute Party und so, könnte ein bisschen lauter werden, aber heute ist das ja anders, ne? Und natürlich, wenn dann die Polizei vor der Tür steht, weißt du halt nicht, sind es jetzt die richtigen Polizisten oder sind es die Stripper, die du bestellt hast, das ist natürlich auch schwierig, ne? Du musst, Stefan, du musst im Prinzip einen Aushang machen, der rechtssicher ist, du musst reinschreiben, anlässlich meines Geburtstages werde ich im Einklang mit dem Ordnungswidrigkeitsgesetzes, Paragraph 117, mit berechtigten Anlass und in zulässiger und vor allen Dingen vermeidbarem Ausmaße meinen Geburtstag feiern, der keine erhebliche Belästigung darstellt. Genau. Und jeder Widerspruch wird zur Anzeige gebracht. Du musst, pass auf, du musst einfach machen, dass überall dein Geburtstag gefeiert wird, weil dann ist es flächendeckend. Dann ist es wieder genial, René. Ja, genial, ne? Ja, man hört drüber nachdenken. Aber lass uns zurück zu Silvester kommen. Ich habe eine Quizfrage für dich. Ja, weil ich habe noch drei lustige Schlagzeilen, aber wir machen erst die Quizfrage. Ja, können wir gleich machen, weil ich dachte mir, Marc ist nicht dabei und wenn ich da jetzt mit dir quizze, dann gewinnst du wenigstens mal. Das ist ja auch mal ganz gut. Ich spiele gegen mich selber. Hast du mal eine Chance, wenn du alleine spielst? Nein, und zwar kannst du mir sagen, von wann bis wann Silvester auf der Welt gefeiert wird eigentlich? Warte mal, von wann bis wann? Also möchtest wurde du jetzt... Ja, wird ja auch jedes Jahr in den Nachrichten immer gesagt, wer zuerst feiert, wer zuletzt feiert. Achso, ja genau, dann habe ich das schon richtig verstanden, deine Frage. Du meinst, wann das stundenmäßig anfängt und wann das stundenmäßig aufhört. Jetzt müsste man... die Weltkarte. Nee, jetzt müsste man nur die Zeitzonen kennen, weil dann ist es ja überhaupt kein Problem. Und pass auf, ich denke mal laut, damit vielleicht möchtet ihr mitdenken und sagt euch auch, geil, wir denken gerade das Gleiche. Also... ich weiß ja, dass bei den Zeitzonen Amerika ziemlich weit weg ist und eine ziemlich große Zeitverschiebung hat. Und da sind es ja locker 7 Stunden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es sogar nach 8 Stunden geht, aber ich glaube, die höchste Zeitverschiebung Amerika ist von uns aus gesehen 7 Stunden. Hinter Amerika kommt ja nichts mehr. Was Quatsch ist, weil die Erde ja eine Kugel ist. Ach so. Ja, da hast du recht. Also, ich glaube, dass ich nicht alles über Zeitzonen weiß. Deswegen würde ich sagen, man fliegt doch manchmal 10 Stunden, aber es hat ja nichts mit den Zeitzonen zu tun. Nee, ich bleibe bei 7 Stunden. Und jetzt möchtest du wahrscheinlich von uns aus gesehen wissen, um wie viel Uhr nach unserer Zeit Silvester anfängt? Um wann es aufhört? Sag einfach nach unserer Zeit. Genau, nach unserer Zeit, warte, das war immer thematisiert, ich kann mich entsinnen. Nach unserer Zeit feiern, ich glaube, die Australier, die sind ja rechts von uns, also im Osten, die feiern als erstes. Naja, nicht ganz. Ist andersrum? Also okay, wie auch immer, also Australien, ich sag mal, die feiern um 16, 17 Uhr schon. Aber dann wäre Silvester schon um... Oh Gott, wann... Also die Australier sind rund... Das sind die... Mal gucken. Ich glaube, das wird immer so thematisiert. Die sind am weitesten weg und die feiern als erstes. Aber ich glaube, die feiern nicht als letztes. Nee, die feiern nicht als erstes. Also die sind rund 10 Stunden, glaube ich, weg von uns. Aber nicht Zeitzone. Also ich kann dir ja sagen... Ne, das ist die Zeitverschiebung sozusagen. 10 Stunden Zeitverschiebung? Ja, okay. Also als erstes, es geht los um 11 Uhr. Wenn wir Silvester am 31.12. um 11 Uhr feiert der Inselstaat Kiribati im Südpazifik Silvester. Ich habe noch nie gehört. Kiribati sagt mir auch. Sagt mir gar nichts. Wo liegt Kiribati? Im Südpazifik. Im Südpazifik. Ja. Was ist da in der Nähe? Hast du eine U-Bahn-Station? Warte mal, was ist denn das hier oben? Ja, also wenn du auf der Weltkarte guckst, das ist da, wo die USA westlich endet, weiter runter. Das ist genauso dieselbe. Also zwischen Amerika und Australien. Richtig, aber die Zeitzonen enden ja quasi an dem Ende und dann geht's weiter Richtung Australien. Dann musst du quasi auf die andere Seite wechseln. Ja, ja. So ist ja die Zeitzonenkarte, ne? Genau. Und wer feiert als letztes? Und wann? Also das heißt, ganz weit im Westen von uns, in den USA, feiert man als erstes. 10 Stunden vor uns. Ja, wobei die USA ja verschiedene Zeitzonen hat, ne? Ja, also, ja, schon klar. Deswegen ja ganz im Westen. USA. Ganz im Westen. Genau. Also hast du ja gesagt, westlich von der USA geht es 10 Stunden vor uns los, also um 14 Uhr. Die USA meinst du jetzt, oder was? Nein, dieses früheste Mensch, dieses Kiribati. Nee, 11 Uhr. 11 Uhr habe ich 11 Uhr. 11 Uhr an Silvester. Oh, sorry, da habe ich kurz gezwinkert. Also 13 Stunden sind der erste, der Silvester feiert. Dann sind die doch 13 Stunden vor uns. 13 Stunden, genau. Okay. Und dann? Und der letzte? Wenn wir schon auch neuer reingefeiert haben. Dann feiern die um 3, aber nicht länger. Also ich glaube, wir gehören mit zu den Letzten. Nein. Auch nicht? Am 1. Januar um 13 Uhr geht der Letzte ins neue Jahr. Warte mal, das heißt, es sind 26 Stunden sogar. Ja. Unglaublich. Und als Letztes kommen die Baker- und Howland-Inseln. Und da kann ich dir auch gleich nochmal sagen, wo die habe ich mir letzte Woche gekauft. Ich kann es dir auch sagen. Ja. timeanddate.de ist eine gute Domain. Da sieht man das, da kann man auch die Orte suchen. Gut, dann hast du also nicht die KI gefragt. Nee. Ach genau, und die Howland-Inseln sind quasi da, wo wir angefangen haben. Links daneben, aber da links, die Zeitzonen ja quasi in die andere Richtung westlich gehen. Westlich daneben, ne? Also genau. Ganz weit östlich. Ja, so muss man sich das vorstellen. Na gut, aber der Erdkundeunterricht ist ja ziemlich lange her. Und ehrlich gesagt habe ich es immer gehasst, so auf diesen Landkarten mir Sachen zu merken. Aber ich glaube, du hast mich und ein paar unserer Zuhörer jetzt viel, viel schlauer gemacht. Da habe ich doch schon eine gute Tat. Es gibt Karma-Punkte, positive Karma-Punkte. Ja, und ich kann irgendwo angeben. Ja, wie war ansonsten Silvester für dich? So, wie ist dein Eindruck? Also ich habe von einigen Freunden gehört, das ist ja wieder so chaotisch und grausam gewesen. Ich möchte, dass das alles verboten wird. Prost, René. Ich trinke auch noch mal einen Schluck. Prost. Mein Eindruck ist, also mein persönliches Silvester war diesmal komplett knallerfrei. Ich war nicht mal vor der Tür. Ja, geht mir genauso. Ich glaube, ich bin auch aus dem Alter raus, wo ich das brauche. Also ich bin jetzt endgültig, glaube ich, aus dem Alter raus, wo ich das brauche. Ich gucke mir das gern an. Ich bin dafür, dass es deutlich teurer wird, damit es vielleicht preislich in Regionen geht, wo sich das Menschen, die damit nicht umgehen können, nicht mehr kaufen dürfen oder nicht mehr leisten können, so rum. Denn bei uns wurden einige Sachen hart zerstört. Also Bushaltestellen sind ja mal ein beliebtes Opfer, ne? Also die Scheiben. Ja, genau. Und unsere Bücherzelle wurde auch komplett gesprengt. Die bestand aus 4 Glaswänden, davon ist nichts mehr da. Ja, und dann wird in irgendwelchen Ecken dann sofort daraus eine politische Diskussion gemacht, ne, weil daran, dass jetzt Bushaltestellen und auch in Bücherzellen zerstört sind und vielleicht noch andere Sachen, das liegt daran, wie wir gewählt haben. Okay. Also, ich kann euch nur sagen, wählt keine CDU, SPD, Die Linken nicht und alle anderen Parteien. Offenbar ist die einzige Partei, die man wählen darf, die AfD, damit keine Sachen zu Silvester zerstört werden. Ja, also so dann wäre das nicht passiert, so ist viel ja wohl klar, oder? Dummheit habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ja, also aber ich muss sagen, bei mir hier in Biesdorf ist es eigentlich recht ruhig gewesen. Ich kann auch nicht sagen, dass hier irgendwie extreme Belästigungen durch Polenböller oder irgendwie passiert sind. Ne? Haltestellen waren soweit okay. Und meine Straße direkt vom Haus auch super. Hat niemand geknallt, sind alle weggegangen. Also wirklich auch Rücksicht auf Eigentum genommen. Ne? Und ich habe Bilder von anderen gesehen, wo Böller irgendwie neben Autos gezündet wurden und so, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also auch so der Respekt vor fremdem Eigentum, der ist bei vielen überhaupt nicht da. Aber warte mal, wenn das bei dir so ruhig verlaufen ist, heißt das, man muss doch die AfD wählen? Weil Nein, also ja, ich wollte jetzt deinen Stadtbezirk nicht in Verruf bringen, aber die haben, glaube ich, gar nicht gewonnen. Die waren also okay. Zweiter. Gut, aber dann also schlimm genug. Ich bin auf der Suche nach dem Beleg, der diesen Zusammenhang herstellt. Ich glaube, ich werde ihn nicht finden. Also die kausale Kette, da musst du noch ein bisschen suchen. Da muss man schon echt einen Fiebertraum leben, wenn man der Meinung ist, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Ja, aber ich glaube, die meisten sind dann auch in die Stadt gegangen und es war auch relativ so, gegen 1 Uhr war es auch recht ruhig dann wieder und irgendwie nachts um 4 bin ich dann mal kurz hochgeschreckt, weil dann wahrscheinlich welche außer nach Hause kamen und dann haben die auch nochmal ein bisschen was geböllert, aber ist halt klar, wenn es ruhig ist und dann knallt einer, dann wirst du halt wach unter Umständen, ne? Und was ich aber auch beobachtet habe in vielen Ecken, wenn man doch seine Batterien abbrennt, was macht man eigentlich mit dem Rest, der übrig ist von den Batterien? Stehen lassen. Kommt doch die BSR am nächsten Tag. Wird schon irgendeiner wegräumen, ne? Also das finde ich auch unmöglich und teilweise sind es ja Riesenkartons gewesen, wenn man das so sich anguckt, ne? Da bin ich anders erzogen worden. Wir haben früher unseren Silvestermüll dann auch direkt weggemacht. Manchmal auch den brennenden, ne? Naja, ja. Siehst du, also. Ich habe ja, glaube ich, vielleicht die langjährigen Zuhörer werden es wissen und sich erinnern. Ich habe ja jahrelang aufgrund meines besten Freundes immer so eine Böllershow hingelegt. Also jetzt eine kontrollierte, also wirklich mit so Batterien, ne, die dann vorher von ihm im Internet per Video begutachtet wurden, wie die aussehen. Und hat er dann entschieden, was er dann nimmt. Und der hat ja für einige hundert Euro immer Batterien gekauft übers Internet. Und dann standen wir mal eine Stunde unten, sind mal mit so einem riesen Pappkarton auf die Straße und standen dann da und haben dann eine Stunde gebraucht, das einzeln runterzubrennen. Ne, war mal eine geile Show. War mir immer ein bisschen zu lang und danach war dann noch eine Viertelstunde bis halbe Stunde aufräumen, weil der ganze Müll dann natürlich auch sachgemäß entsorgt werden musste. Ja. Ja, das ist, also ich weiß nicht, kennst du noch von früher? Ich meine, sowas gibt es heute gar nicht mehr, ne? Wo wir aus dem Balkon irgendwie mit einem Besenstiel dann irgendwie so eine Sonne ran, die sich dann so gedreht hat. Sowas hatten wir früher sehr viel und das sieht man heute ja gar nicht mehr. So ein schönes vom Balkon Feuerwerk, ist übrigens verboten, ne? Keine Ahnung. Aber vielleicht ist es verjährt, Stefan. Wann war das? 1981, ne? Ist ja, also wir haben ja da nichts runtergeschmissen. Das war ja einfach nur aus dem Balkon gehalten. Nein, ich glaube, du darfst, ich habe mit einem im Augenwinkel gesehen, dass es reglementiert ist, wo du Feuerwerk machen darfst. Und da ist die Rede von Sicherheitsabstand und so. Und dass es nicht auf Balkonen sein darf. Okay, na, ich habe ja zum Glück keinen. Ja. Aber hast du auch gar nicht erzählt, Nein, ist ja schon in meiner Kindheit passiert. Hattest du bestimmt von geträumt. Natürlich kennt man du und deine rege Fantasie, Stefan. Wahrscheinlich, genau. Ne? Und man kennt es ja auch zum Beispiel oder innerhalb des Jahres, wenn zum Beispiel Einschulungen sind, habe ich auch schon erlebt, dass man abends dann noch so eine Batterie in die Luft wirft, in die Luft jagt und das finde ich auch alles okay. Wir haben es tatsächlich auch schon zu Hochzeiten und runden Geburtstagen gemacht. Also wie gesagt, das stellt auf jeden Fall einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz das, genau. Und das ist bei mir natürlich auch schon 50 Jahre ungefähr her. Ja. Mhm. Interessant ist auch bei der ganzen Diskussion, ne? Klar, jetzt sieht man auch wieder bei ganz vielen im Status, ich habe diese Petition unterschrieben für Böllerverbot und so. Aber ich finde halt, das ist so, was bedeutet das? Also ist das den Leuten überhaupt klar? Also was unterschreiben die da eigentlich, ne? Weil ich finde, Silvester, wenn du legales Feuerwerk hast, warum soll man das nicht zünden? Warum soll ich keine Rakete in die Luft jagen? Ja, weil wir sind ja mittlerweile auch ein bisschen sensibel. Nee, nicht sensibel, sondern wir haben einen Nachhaltigkeitsgedanken entwickelt, den es in den letzten 50 und sogar 100 Jahren nicht gab. Und ich glaube, da ist das auch eine kleine Baustelle. Weil ich habe jetzt keine Zahlen, aber die Feinstaubbelastung, die Silvester auslöst, deckt, glaube ich, vielleicht einen Monat oder noch mehr ab. Ich habe keine Ahnung. Ja, da gebe ich dir recht, ne? Aber die Frage ist ja, Also geht es denn darum bei diesen ganzen Petitionen, dass es darum geht, oder geht es darum, dass zum Beispiel so eine, Kugelbomben, Polenböller, wobei die sind ja schon verboten. Ne? Also, ja, aber du siehst ja, dass du mit Verboten allein das nicht eindämmen kannst. Richtig. Ja. Ne? Also das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema und wir reden seit Jahren darüber. Hältst du private Böllerei für notwendig? Ich sag mal, wenn die im Rahmen bleibt, warum nicht? Ja, also man geht natürlich immer, also, und das ist ja auch okay, man geht ja mal von sich selber aus, ne? Und ganz ehrlich, ich kann voll drauf verzichten. Wenn es irgendwo professionell gemacht wird für lau, guck mal, Pyronale bezahlt eine Menge Geld für, dann macht doch einfach dieses Silvesterfeuerwerk kostenlos. Aber das ist ein guter Punkt. Also wenn du sagst, so Silvester ist schon so, boah, Feinstaubbelastung, warum muss es dann unterhalb des Jahres so eine Silvestershows geben? Das ist ja völlig bekloppt dann. Du meinst so eine Pyroshows? Ja. Ne, weil, siehst du verbindest Feuerwerk ganz doll mit Silvester und das ist ja eigentlich nicht so, ne? Also die Leute, die als Feuerwerker arbeiten, ne, in so ein Unternehmen, da gibt's ja auch ein ganz großes in Potsdam, was immer so Höhenfeuerwerke macht bei irgendwelchen Veranstaltungen, denen ihr Job ist es halt, Feuerwerke zu machen, und ich glaube, die verbinden da nichts mit Silvester. Oder hier bei den Eisbären, da ist vor jedem ein kleines Mini-Feuerwerk, und ich finde es ein mega Highlight, da kann das mal knallen, rumsen und hell leuchten, finde ich schon cool. Aber ist es nicht auch ich sag mal, vorhin hast du was von Feinstaub gesagt, weil so Eisbärenspiel sind ja auch kleine Kinder. Stefan, das sind fünf Raketen, die da hochgeschossen werden. Und Silvester wird ja wohl der Tausendfache in die Luft geschossen. Ja, natürlich. Also ich würde es natürlich so ein bisschen ironisch aussehen. Weil du vorhin fragtest, wie stark mir das rüberkam mit Silvester. Bei uns haben die geknallt, also mal gleich bezeichnend für Raketen, Knaller und keine Ahnung, was da alles gibt, und Batterien, bis 4 Uhr. Und ich dachte, das hört überhaupt nicht auf. Also ich habe es wahrgenommen, als wäre es mehr. Den Medien hat man entnommen, dass die Polizei sagt, es war weniger. Ja. Ja, und was ich natürlich auch immer spannend finde, dann so eine Berichte, dass die Hersteller von Pyrotechnik in diesem Jahr mehr produziert haben. Und weißt du, woran die das ausmachen? Nee. Weil es gibt ja nach jedem Silvester Rückläufer. Das heißt, die Hersteller kriegen bestimmte, so ausgelieferte Sachen wieder zurück, die nicht verkauft wurden. Und wenn die dann feststellen, oh, wir kriegen ja kaum was zurück, das heißt, das wurde gut verkauft, dann machen die es daran fest. Dann müssen wir mehr produzieren. Ja. Und das sind für mich so alles Sachen, das sind irgendwie so Widersprüche eigentlich, ne? Wenn man so die Diskussion verfolgt. Aber ist auch an sich ein schwieriges Thema, ne? Und wenn du so überlegst, Zeitumstellung, jedes Jahr diskutieren wir zweimal über dieses Thema. Silvester ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, das wievielte, wo es immer mehr darum geht, das zu verbieten. Aber ich sehe es noch nicht kommen, ehrlich gesagt. Also Zeitumstellung ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Ich glaube, wir brauchen so eine Themen, an denen wir uns reiben. Ja. Zeitumstellung können wir nach meinem Gutdünken abhaken, weil da hatten wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Vielleicht findest du die nicht so einfach. Und kannst sie verlinken. Genau. Ihr habt die Wahl, entweder ihr steht geht im Taghellen ins Bett, oder ihr steht halt im Stockduster auf. Die Zeitverschiebung gleicht das aus. Hat meines Erachtens auch nichts damit zu tun, dass wir Strom sparen wollen oder so. Es macht halt einfach keinen Sinn, wenn es um 3 Uhr schon taghell ist. Ja. Richtig. Genau. Also, wenn Stefan die Folge findet. Kann man ja stundenlang kontrovers diskutieren. Und natürlich sind es berechtigte Interessen, egal ob jetzt Silvester oder nicht. Ja. Jeder hat natürlich seine eigenen Erfahrungen. Ne? Und seine eigene Meinung. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Richtig. Und wir zwei, René, und Marc trifft es natürlich auch, ne? Der entflieht ja sogar Silvester, geht ja noch einen Schritt weiter. Ja. Wir geben schon seit Jahren eigentlich keinen Cent für Böllerei aus. Nee. Also ich habe in den letzten Jahren dann mal so 1-2 Raketen, weißt du, wenn man sagt so, also ich finde es da ja in Ordnung, das zu machen, aber ganz ehrlich, das nimmt ja auch ein Ausmaß mittlerweile an. Das muss ja nicht sein. Und manchmal lernen die Menschheit und am nur Ende, durch Schmerz. Ja, das fragt mal das Unfallkrankenhaus. Ja. Da gab es ja auch sehr tragische Fälle, wie jedes Jahr. Und naja, am Ende ist es so ein Kreislauf und jedes Jahr sind es dieselben Schlagzeilen, muss man leider auch sagen, ne? Und jetzt sind wir wieder im neuen Jahr angekommen und da wird sich das auch schnell wieder beruhigen. Genau, und du hast gerade das Stichwort gegeben, Schlagzeilen. Ich würde jetzt wie versprochen mal Silvester-Schlagzeilen vom Postillon vorlesen, weil ich die ganz Übergänge witzig fand. Kann ich. Und zwar Schlagzeile Nummer 1, wegen Explosionsgefahr. Feuerwerkshersteller ruft Böller zurück. Dann, Der ist gut. Böse Geister erfolgreich in die Flucht geschlagen. Dann die Schlagzeile, hatten wir schon, 30 Millionen Krawallmacher wegen nicht nächtlicher Ruhestörung festgenommen. Und die letzte Schlagzeile, und es gibt sicher noch einige mehr beim Postillon, die letzte Schlagzeile, Silvestervorbereitung in Berlin, Charité bittet um Spendenfinger. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, die haben da immer gute Sachen, finde ich. Ne? Wie findest du es überhaupt, dass jetzt auch der Winter so richtig, man muss mal einfach so richtig geil ist in Berlin, endlich mal? Ja, wie gesagt, als Südberliner bin ich ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich an die Nachbarn denke. Also an die hier um die Ecke in Zehlendorf. Ansonsten ist das völlig fein. Also gehört dazu. Kann gern so bleiben. Können wir auch nächstes Jahr wieder so auf die Liste nehmen. Ich finde es immer cool, dann nach Hause zu kommen, weißt du, so ein Winterspaziergang und dann nach Hause zu kommen ins Warme, das ist schon cool. Ja, also muss ich auch sagen, ich war auch viel unterwegs, weil es war ja so die Kombination schön schneebedeckte Wege und Straßen und dazu purer Sonnenschein. Also was gibt's Schöneres, ne? Das gibt tolle Fotos und ich kann mich erinnern, es fing kurz vor Weihnachten an, das Wochenende, mit plötzlicher Glätte, wo irgendwie keiner drauf vorbereitet war. Ich war in Oranienburg und bin dann abends los und hätte mich fast schon beim Verlassen des Hauses auf die Fresse gepackt, weil da ist es natürlich noch anders als in Berlin, ne? Da streut dann so schnell keiner. Deswegen gibt es die Verpflichtung, vorm eigenen Haus die Straße zu streuen. Also, ja, in Berlin. Ja. Aber das ist ja Brandenburg, ne? Da ist egal, ist ja. Vielleicht ein bisschen anders. Das war dann auch nicht eine ganz ungefährliche Fahrt nach Hause mit meinem Auto, aber es ist gut gegangen, ne? Ein bisschen gerutscht, Autobahn ging und ich bin gut angekommen. Und in Berlin habe ich dann abends direkt schon Streufahrzeuge der BSR gesehen. Ja, siehst du, so verwöhnt sind wir in der Stadt, ne? Das muss man aber wirklich sagen, ne? Also ohne Ironie, das ist wirklich so, ne? Ja, wir wissen es immer nicht zu schätzen, ne? Absolut, also das ist natürlich auch ein hohes Gut und wir beschweren uns dann natürlich schnell als Berliner, wenn mal was nicht gestreut ist, ne, dann regen wir uns gleich wieder auf und man muss natürlich aufpassen. Ich habe mich auch einmal langgelegt, aber Glück im Unglück, nichts passiert weiter, Arm ein bisschen geprellt dann geht das auch wieder. Ja, passiert halt, ne? Ja. Kann natürlich auch immer anders ausgehen. Die Notaufnahmen waren voll. Oder sind immer noch voll. Ja, na, dann hoffen wir mal auf ein paar schöne, milde Wintertage. Das ist auch ganz entspannt und schön. Aber wie du sagst, wenn die Sonne scheint, hab gestern mein Auto vom Schnee befreit und ich habe eine Weile gebraucht, weil das doch etliche Zentimeter waren, die man da wegfegen musste. Ja. Ist schon irre. No? Aber richtig schön, dass es jetzt so einen Winter gibt. Also von daher, endlich, muss man auch sagen. Ja. Nee, super. Siehst du. Aber wir sind jetzt im neuen Jahr angekommen. Es geht wieder auf Arbeit. Der normale Alltag geht los. Die Bayern sind jetzt, glaube ich, ab nächste Woche wieder dran. Ne? Heute ist ja erst der 6. Januar. Und an der Stelle können wir auch mal Leute grüßen, die heute erst Weihnachten feiern. Die da wären? 6. Also ich kenne einige. Na, ich glaube, in Russland macht man das, ne? 6. Januar. Ich kenne jemand aus Bosnien, okay, wo das so ist. Also es gibt schon viele Regionen oder Kulturen, die erst am 6. Januar. Das dann war mir nicht bekannt. Kannst ja mal recherchieren. Das kann Marc übernehmen. Schreib ihm mal eine Mail. Damit Marc genau, dann Marc hört ja den Podcast einsteigt garantiert. Ordentlich hier. Ja, genau. So ist das. Ja, was bringt uns das neue Jahr, René? Erzähl mal. Wie? Ich weiß nicht. Bringt es uns was? Du weißt es nicht. Weiß nicht. Also gibt bestimmte Regeln Führerschein umtauscht zum Beispiel, höherer Mindestlohn, habe ich auch schon in einigen Bereichen jetzt gesehen. Niedrigere Mehrwertsteuer in Restaurants zum Beispiel. Oh, auf wie viel Prozent geht die runter? Auf 7. War die nicht immer? Ist ja ein lang diskutiertes Thema. Wir haben am Sonntag schon mit Freunden einen Döner gegessen und da stand 7% Mehrwertsteuer drauf. Ja, aber der war genauso teuer. Aber der Döner war genauso teuer. Also ist er ja im Prinzip teurer geworden, muss man ja sagen. Ne? Kann man so sagen, ja. Ja. Stimmt. Es gab ja immer die, da wird sich McDonald's freuen, weil ich erinnere mich, dass es da einen ganz großen Skandal bei McDonald's oder Burger King gab, also einen Finanzskandal, weil, das wissen wir nicht und wir kriegen es auch gar nicht mit, wir bezahlen ja für einen McDonald's oder Burger King Burger immer denselben Preis, egal ob wir ihn dort essen oder zu Hause, aber ja. Er muss, wenn wir ihn vor Ort essen, 19% Mehrwertsteuer haben. Weil In-house und Außerhaus. Und Außerhaus nur 7%, weil In-house man einen Mehrwert schafft, den man beim Mitgeben eines Lebensmittels nicht hat. Das aber heißt, das ist jetzt auch vorbei, ne? Wenn ich meinen Schokoriegel, den ich mir im Lidl kaufe, gleich dort esse, müsste ich eigentlich 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Nein, sie breiten. Nee, und auf jeden Fall der Skandal war gewesen, dass eine dieser Burgerketten wohl mehr Sachen als Außerhaus abgerechnet hat als im Haus. Und das war so ein Trick, der ist uns gar nicht klar geworden, weil wir immer denselben Preis bezahlen. Mhm. Genau. Da gibt es auch die schönen Videos auf Social Media, wo so ein Pärchen bei McDonald's ist und dann sagt sie, schmeckt überhaupt nicht. Und dann sagt er, na, hätten wir auch zu Hause bleiben können. Ja. Sehr gut. Aber wie gesagt, von der Mehrwertsteuerreduzierung werden wir wahrscheinlich nichts mitkriegen. Der Restaurantbesitzer wird es freuen. Ich bin gespannt. Ja. Es war ja damals zu Corona-Zeiten, wo die erhöht wurde, die Mehrwertsteuer, hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis die dann wirklich auf den Speisen auch drauf war. Vielleicht das ein oder andere Restaurant wird es vielleicht weiter. Das heißt also auch, der 15-Euro-Döner verzögert sich um einige Jahre. Genau. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, wir lachen heute drüber, pass mal auf. Irgendwann werden wir sagen, ja, Stefan, erinnerst du dich noch? Du bist ja dement richtig. Mittlerweile. Aber wir hatten mal eine Podcast-Folge, da haben wir darüber gelacht, über den 15-Euro-Döner. Ich sag's dir. Ja, Benzinpreise sind ja auch raufgegangen. Ne? Da habe ich mich noch gewundert im Dezember, warum die plötzlich so niedrig waren. Damit sie mehr Raum haben, um wieder hochzugehen. Ja, genau. Aber wären die nicht nicht verringert worden im Dezember, wären die ja jetzt noch teurer. Ne? Mhm. Also versteht man nicht immer, aber System ist halt so. Und genau, ich wollte noch zum Thema Schnee erzählen, fällt mir gerade ein. Ich war am Sonntag. Warte mal, wir sind bei Geld, wir sind bei Steuer, wir sind bei Schnee. Und dann komme ich auf Schnee. Jetzt frage ich mich, in welche Richtung das geht. Ja, nee. noch ein Berlin-Tipp, gerade jetzt bei dem schönen Wetter. Ich war mal wieder auf der Aussichtsterrasse vom Park Inn. Ah ja. Und das war richtig schön, schön kalt natürlich. Sieht man denn noch man was mit dem neuen Hochhaus da, oder? Da sprichst du ein Thema an. Ehrlich gesagt finde ich es zu deutsch gesagt zum Kotzen, dass da jetzt dieses Hotel steht, dieses neue Hochhaus. Und das ist ja sogar jetzt größer als es oder höher als das Pack-In, ne? Also es ist ja richtig krank. Aber ja, ist halt so. Aber wir haben uns davon nicht die Stimmung verderben lassen. Man konnte richtig tolle Schneefotos machen von Berlin, Winterfotos. Und dafür lohnt es sich. 6 Euro pro Person sollte man tun bei dem schönen Wetter. Also erstmal ist es ein guter Tipp im Vergleich zum Fernsehturm, weil man fast dieselbe Aussicht hat. Zu einem weitaus geringeren Preis. Und gute Nachrichten für alle Park-In-Hotelbesucher. Das Park-In hat jetzt auch Zimmer mit Schatten. Genau. Gerade richtig, für heiße Sommertage. Letztendlich, man muss jetzt die Gardinen zumachen im Park-In, weil wir könnten ja welche reingucken. So. Ja, nicht mehr mit nacktem Fenster stehen und morgens Sport machen. Dafür war das Park-In ja auch bekannt. Ach so? Nein. Okay. Wäre eine Idee gewesen. Wir haben dann auch überlegt, eigentlich müsste man mal so ein Zimmer im 35. Stock sich mal buchen, einfach mal, um zu gucken, wie der Ausblick dann so ist. Ne? Du, ich kenne Leute, die in Berlin wohnen, die das gemacht haben, die tatsächlich mal eine Nacht in einem, nein, die haben nicht im Park-In, sondern die haben am Potsdamer Platz in dem Hotel, als das Aquarium noch war. Mhm. Ne, weil sie gesagt haben, oh, wir wollen uns eine schöne Zeit machen und ja, warum müssen wir so weit wegfahren in ein Hotel, wenn ein schönes Hotel direkt vor der Haustür liegt? Das ist auch wie Urlaub. Berlin hat auch schöne Hotels. Ja klar, also mal eine schöne Nacht im Park Inn. Ja, naja. Warum nicht? Siehst du? Wo wart ihr im Urlaub? Na, wir waren am Alexanderplatz. Ja, in Berlin. In Berlin. Genau. Ja, ein bisschen Stadttour gemacht. Fährst auch eine Stunde. Ja. Ja, apropos ne? Event in Berlin. Wir werden ja jetzt im Ende Januar diese Jury-Geschichte machen. Das ist so eine Veranstaltung, in der eine Gerichtsverhandlung gespielt wird. Und man sitzt dann quasi im Publikum als Geschworene mit dabei. Okay. Findet statt, ich glaube, in dem Kino in der Kulturbrauerei. Ja, ich werde berichten. Lohnt sich also definitiv, die nächsten Folgen auch zu hören. Genau. So was Ähnliches hatte ich mal. Das waren so eine, vielleicht sagt ihr das was, so eine Diskussionsrunden. Es gibt ja so Initiativen oder Gruppen, die so eine, das sind so Studentengruppen. Das hast du vor Jahren mal erzählt, dass du da regelmäßig zu so einen Gesprächskreisen gegangen bist. Richtig, aber das ist schon lange her. Ja, ich erinnere mich noch. Schön, dass du dich erinnerst. Ja. Und da ging es auch, also nicht im Sinne von Gerichtsverhandlungen, aber so Diskussionsrunden. Ja. Ne? Da ging es zum Beispiel mal um Bildung. Ist Bildung halt, warum Bildung, wie war das, nicht Landes, sondern also Bundessache ist. Ne? Bildung ist ja Bundessache, nicht Ländersache. Und das war eine sehr kontroverse Diskussion. Und das hat mich jetzt an das so ein bisschen getriggert, wieder erinnert, als du das erzählt hast. Ja. Weil da kann man auch als Außenstehender einfach hingehen und sich dann auch mitbeteiligen. Ja. Das ist auch ganz cool. Ja. Gut, ich hatte ja noch ein Thema auf dem Zettel, was ich sehr interessant fand, worüber ich die Tage gestolpert bin. Und zwar habe ich durch Zufall gesehen, dass es Brillenverkäufer gibt, die Brille jetzt im Abo anbieten. Die Brille im Abo? Ja, du kannst ein Brillenabo abschließen. Das kostet ungefähr ab 9 Euro im Monat. Da bekommst du dann so 2 bis 3 Brillen, ne, zum Beispiel Sonnenbrille oder so. Und die sind auch versichert. Und dann hast du auch einen kostenlosen Gläserwechsel mit bei. Das heißt, wenn deine Sehstärke sich ziemlich oft ändert, ist das eine sehr tolle Sache. Ist ja auch eine Geldfrage. Und man muss mindestens 24 Monate abschließen. Und nach meinem Gefühl lohnt sich sowas überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist keine... Ist es so? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ist natürlich dann auch mal, welches Brillenmodell du haben darfst. Also du brauchst jetzt nicht denken, dass du günstig an eine gute Brille rankommst. Also davon kannst du ausgehen, dass es sich das nicht lohnt. Ja, das ist, also genau, man müsste das also mal hinterfragen. Ich glaube, ja? Ratenkauf ist genau dasselbe und dann gehört dir die Brille. Es wird sicherlich Alternativen geben, ne? Also, aber klar, wie du sagst, ne, wir sitzen am Bildschirm und natürlich Sehstärken ändern sich, je nachdem, wie stark die Augen belastet werden. Und ich meine, so eine gute Brille, man zahlt ja schon für eine richtig gute Brille mit entsprechender Stärke, wenn du eine besondere Brille brauchst oder besondere Gläser, bist du ja schon bei 500 und ich Euro glaube, und mehr. Ich glaube, da deswegen ja ab. Das wird dann schon so gehandhabt werden, dass man dann nicht günstiger als beim Kaufen mal wegkommt. Also ich glaube, Abo-Modelle sind dafür da, um Geld zu verdienen. Abo-Modelle sind ja auch sehr, sehr verschrien. Ne? Wir erinnern uns an die Streaming-Anbieter, die ja jetzt nochmal einen draufhauen, also sei es Amazon, Disney Plus oder Netflix, wo du trotz Bezahlen dann noch Werbung siehst und wenn du keine Werbung siehst, musst du noch mehr bezahlen. Das stimmt, ja. Ja, also ich fand dieses Brillenabo echt absurd, als ich davon gehört habe. Deswegen wollte ich es ja nochmal unterbringen. Vielleicht habt ihr ja eine andere Meinung dazu. Dann also schreibt. Allein, wenn man bei Google schon Brillenabo eingibt, dann kommen ja sämtliche Optiker-Webseiten, die sowas anbieten. Ne? Und man müsste sich das mal wirklich durchrechnen. Kannst also, du dir durch? Das nehme ich mal mit. Ah ja, okay. Ich bin gespannt, was deine Recherche ergibt. Aber ich würde schon mal so voraussagen, das lohnt sich nicht. Niemand schenkt uns was. Ja. Ich habe eine Sache gefunden, weil ich dann mal geschaut habe, was gibt es denn für andere absurde Abos? Weil wirklich alles geht ja Richtung Abo, ne? Also mittlerweile sind wir Software-Abos gewöhnt. Also Photoshop für die Jüngeren unter euch, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber Photoshop konnte man mal kaufen. Da hat man einmal bezahlt und dann hat man regelmäßig auch Updates bekommen dafür. Ähnlich wie ihr es von Windows und vielleicht von macOS kennt. Das war früher Standard. Und das gibt es ja auch nicht mehr. Also Photoshop gibt es nur noch im Abo. Und Cloud-Zwang natürlich auch. Das kommt noch dazu. Ja, die Abhängigkeit wird künstlich hergestellt. Genau, nee, ein absurdes Abo-Modell war wohl nur eine Überlegung und wurde mal diskutiert. Und zwar kam das von Logitech 2024, die Idee der Maus Forever. Da sollte man 5 bis 10 Euro pro Monat für ein Maus-Abo bezahlen. Also es wurde wohl nie in die Realität umgesetzt, aber allein das Gedankenspiel, was wohl von Logitech-Seite kam, hat zu viel Hate geführt. Ja, dann habe ich gesehen, ein Auto-Abo. Gibt es tatsächlich Anbieter, bei denen kannst du Autos abonnieren. Zum Beispiel so einen kleinen Seat Ibiza hatte ich jetzt mal rausgesucht, damit man eine Vorstellung hat, was das kostet. Kostet 300 Euro inklusive 1000 Euro pro Monat. Und wer weiß, was da jetzt noch an Details mit drin ist, aber ja. Na, ist eine veränderte Form des Leasings, ne? Also man kennt ja bei Autos eher Leasing, aber so ein Auto-Abo ist was Neues, irgendwie ein neuer Trend, den schon einige Anbieter anbieten. Und hier steht irgendwie, du kriegst Neuwagen halt immer mit kurzen Vertragslaufzeiten. Und da sind alle Kosten außer Tanken und Laden inklusive. Ja, ich frage mich ganz ehrlich, also das Wort Abo kommt ja eigentlich aus dem Zeitungsbereich, ne? Und da ist es ja so, das sagt der nur, dass ich regelmäßig diese Zeitschrift erwerbe. Das heißt, im Gegensatz zu den ganzen anderen Abos, die jetzt aus dem Boden gestampft werden, kaufe ich ja tatsächlich was ich dann in den Händen halte oder was mir gehört. Mhm. Ne? Bei den Abos, die jetzt aber alle kommen, da gehört mir ja nie was. Wenn ich bei Spotify bin, gehört mir danach keine Musik. Das heißt, ich zahle eigentlich eine monatliche Nutzungsgebühr. Das hat doch eigentlich ist eine Nutzungsgebühr. Ja, hat nichts mit Abo zu tun. Ne? Also es gibt ja auch coole Dienste, aber ich glaube, die nennen sich dann nicht Abo, sondern da leiste halt zeitlich sehr reduziert. Hier so eine Dinger wie Groover oder so, glaube ich, heißen die wo du so Gegenstände leihen kannst oder auch irgendwelche Anbieter, wo man so Foto- und Videoausrüstung leihen kann. Das finde ich ja okay. So. Weißt du, wenn du ein Objektiv zum Beispiel hast, was irgendwie Tausende von Euro kostet, sich das mal für einen Tag für 50 Euro zu leihen und damit dann eben arbeiten zu können, das macht für mich noch Sinn. Aber so monatlich. Also beim Thema Auto kann man ja noch einen draufsetzen. Ne? Es gibt ja auch Software- und Feature-Abos bei Autos inzwischen. Das heißt, wenn du dir ein neues Auto kaufst, hast du so ein Paket mit drin und du kannst dann entscheiden, ob du irgendwie noch ein Premium Plus oder wie die auch immer marketingtechnisch das nennen, dir noch zulegst, dann hast du vielleicht noch Zusatzfeatures wie eine Sitzheizung. Genau, Sitzheizung ist ein gutes Beispiel, weil das ist tatsächlich das, was du in den Autos dazu mieten kannst oder abonnieren. Mieten ist es doch eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum es abonnieren genannt wird. Genau, sobald es abläuft, kriegst du es nicht mehr. Ne? Also stell dir mal vor, die bauen so ein Micropayment ein. Also der Tesla ist ja bei diesen Zahlgeschichten ganz weit vorne, glaube ich. Ja. Mit dem kam es, glaube ich, hoch, weil plötzlich alles softwaremäßig gesteuert wird. Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt im Auto und sagst, oh, ich möchte jetzt hupen und dann kostet dich einmal hupen 15 Cent oder so. Na genau, prepaid. Du zahlst 100 Euro und dann kannst du 30 Mal hupen und dann kannst du nicht mehr hupen, wenn Gefahr ist. Das würde, ich glaube, das würde sogar helfen, weil wenn man im Straßenverkehr manchmal sieht, wie Leute mit Hupen umgehen, als würde es nichts kosten. Ja. Genau. Ja, und man kann natürlich nur hoffen, dass da keine Bugs eingebaut sind in der Software. Heißt es denn dann eigentlich nicht mehr Abo, sondern Abo-Zocke? So ist das. Aber apropos, noch eine Top-Meldung, die ich heute gelesen habe, die ich sehr nennenswert finde. Während René hier kurz eingefroren ist, ja, das ist halt kalt draußen. Ne? Ich bin noch da, Stefan, hab keine Sorge. Ja, er bewegt sich noch, Gott sei Dank. Und zwar habe ich heute gelesen, dass Tesla in Grünheide, die haben ja bis jetzt auch für ihre Mitarbeiter so Bus- und Zugverbindungen organisiert, ne, damit die Mitarbeiter gut auf Arbeit kommen. Das Zugangebot haben sie jetzt erweitert, weil ab sofort fährt ein Zug von Ostbahnhof über Ostkreuz, Erkner nach Grünheide. Der ist eigentlich für die Mitarbeiter gedacht, dass die schneller zur Arbeit kommen. Aber wenn Kapazitäten da sind, darf die auch jeder normalo kostenlos nutzen, diese Verbindung. Das habe ich schon vor längerem gelesen. Tolle Sache. Ist das so? Ja. Okay. Das ist so. Wird inzwischen von der ODEC betrieben, dieser Zug. Und fährt täglich, glaube ich, 6-mal. Also und eine tolle Sache. Der ist komplett kostenlos. Ja. Und der fährt nach Grünheide. Ja. Von? Kannst du dich mal rein. Ich habe auch schon mal vorgehabt, in Grünheide mich mal umzugucken. Ich bin schon ein paar Mal vorbeigefahren mit dem Auto. Ich auch, ja. Ja. Kommt man ja an der Autobahn irgendwie da auch lang, ne? Ja. Tesla ist ja sogar eine eigene Autobahnabfahrt, glaube ich. In der Tesla-Straße. Ja, könnte man auch mal einen Podcast aufnehmen, oder? Richtig, ja, natürlich. Im Tesla-Werk. Was hältst du davon, René? Genau, nehmen wir mal einen Podcast auf. Genau, vorm Tesla-Werk mit dem Plakat in der Hand. Genau. Fahren wir mit dem Tesla eine Runde da rum dann. Mhm. Habe ich schon erzählt, dass ich mal, ich habe mal eine Bekannte, die kam an mit einem Tesla und ich sollte was aus dem Auto holen und ich wusste gar nicht, wie die Türen aufgehen, weil die ja nicht diese klassischen Griffe haben. Da stehst du dann da als Normalo. Irgendwas ist doch immer der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gut. Hast du noch was auf dem Zettel, Stefan? Oh, ganz viel. Aber echt ganz viel? Hast du was Kleines auf dem Zettel? Ja, wir haben ja noch ganz viele Folgen dieses Jahr. Ach so, du hast es schon vorgeschrieben. Ja, hast du mal wieder ein paar nette Streaming-Tipps? Nee, ich habe keinen Streaming-Tipp, aber ich habe tatsächlich einen Spieletipp. Und das gut. Witzige ist, dieses Spiel, das ist ein Kartenspiel, macht Werbung damit, dass es die Kinder vom Bildschirm bekommt. Deswegen ist es vielleicht genau der richtige Tipp jetzt. Mein Streaming-Tipp ist das Kartenspiel Pilli Pilli. Das ist ein sogenanntes Stichkartenspiel mit 55 Karten und einem Joker. Stichkartenspiel heißt also, man spielt das zu mehrt, hat ein Handblatt und versucht dann den Kartenstapel zu bekommen. Man muss ja der heutigen Jugend erklären, da geht es nicht um sich abstechen, sondern ist ein Kartenspiel. Genau, ein Stich ist ein, die hingelegten Karten zu bekommen ist ein Stich. Ne? Ihr kennt das vom Skat und bei Pokern? Nee, da sticht man der nicht. Der König sticht die Dame. So ungefähr. Und das Spiel ist wirklich super, super witzig, weil du musst, also es gibt Missionskarten, das heißt, jede Runde, die man spielt, deckt man eine Missionskarte auf der steht dann drauf, wie viele Karten man in der Hand hält. Dann muss man immer tippen, wie viele Stiche man bekommt mit den Karten, die man hat. Also sie sind durchnummeriert von 1 bis 55. Ne? Höchste Karte gewinnt. Das ist ein bisschen wie Lotto, Vorhersagen. Oder? Genau, du siehst deine Karte, sagst ja, oh, ich habe eine 1, eine 3 und eine 50. Ja, ich krieg bestimmt einen Stich. Ne? Ah, okay. Und musst das voraussagen. Und und dann gibt es durch diese Missionskarten nicht nur, wie viel Karten man in der Hand hält und so, sondern dann gibt es auch sowas wie, nach dem Schätzen musst du die Karten an deinen rechten Nachbar weitergeben und dann spielst du mit den Karten des Nachbars links neben dir. Ah, okay. Und das ist wirklich super witzig. Das ist ab 8 Jahren kostet ungefähr 15 Euro so eine Runde dauert dann 15 bis 30 Minuten. Also man sammelt dann quasi Minuspunkte, wenn man sich vertippt hat in seiner Anzahl an Stichen. Und das Spiel ist von einem Münchner Startup mit dem Namen ATM Gaming. Das war 2025 Gewinner des großen Spielzeugpreises. Was auch immer der große Spielzeugpreis ist, habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, weil eigentlich wollte ich nur diesen Tipp abgeben. Ja, ein cooler Pilli Tipp Pilli, auf jeden Fall. Mit einem L jeweils nur, ist sehr zu empfehlen. Macht wirklich super viel Spaß. Habe ich mit Kindern und Erwachsenen gespielt, die waren alle gleichermaßen begeistert. Das ist ein cooler Tipp, werde ich mir auch gleich mal notieren und mal ausprobieren. Ich kann auch weiterhin Hitstar empfehlen. Haben wir auch wieder vor Weihnachten sehr viel gespielt. Hitstar, wie geht das? Hitstar, das ist dieses Spiel, wo du Spotify brauchst. Du hast im Prinzip Karten, wo ganz viele Songs, also auf jeder Karte steckt ein Song. Mit einer Jahreszahl. Und du musst quasi Jahreszahlen bilden. Am Anfang zieht jeder eine Karte und damit hast du zum Beispiel eine Startjahreszahl, 1979 zum Beispiel. Okay. Und wenn du jetzt dran bist, wird dir ein Song vorgespielt. Du musst raten, aus welchem Jahr der ist und dann quasi die Karte vor oder nach deiner entsprechend einsortieren. Und du sammelst ja immer mehr Karten, sodass du einen Zeitstrahl hast. Mhm. Und du musst den chronologisch aufbauen. Ne? Das wird natürlich schwer, wenn du irgendwie 1980, 1984 hast, also wo du ganz enge Jahreszahlen hast, dann musst du natürlich genauer treffen. Ist schwieriger, als wenn jetzt 1980 und 2010 zum Beispiel ist. Ne? Ist besser einzuordnen. Aber es macht total Spaß. Wer 10 Karten hat, hat gewonnen. Und es ist sehr kurzweilig. Ne? Und man staunt, was man so für Songs errät. Was aber warte mal, so wie kann man denn da failen, wenn man, das heißt, ich habe die Karte 1970, höre jetzt einen Song, der ist von 2010, dann sage ich, nehme ich, nee, erkenne du, den. Du ziehst ja eine Karte und der Song wird dann gespielt und du musst dann. Wie, der Song wird gespielt, was steht denn auf der Karte? Ja. Auf der Karte ist, ne, die siehst du ja nicht, die siehst du ja nicht. Du siehst nur den QR-Code mit der, mit dem, der Song, der dahinter steckt, ach, der wird dann bei Spotify gespielt. Okay. Und auf der Rückseite ist die Jahreszahl und die musst du halt, du musst es einsortieren in deinen Zeitstrahl, den Song. Na? Warte mal, muss ich den Song jetzt erst erkennen? Ja, nein, du, also du musst ja einschätzen, von wann der ist, sozusagen. Okay, und dann, wenn ich daneben liege? Dann kriegst du die Karte nicht. Also ich muss genau das Jahr treffen, was auf der Rückseite steht? Nee, das Jahr musst du nicht exakt treffen, du musst das natürlich so einschätzen, dass es genau in deinen Zeitstrahl passt. Wie, verstehe ich nicht. Ich habe die Karte auf der Hand 1980. Ja. Jetzt wird ein Song abgespielt, ich erkenne, dass der von 1970 ist. Genau, und dann sage, weißt 1970. Du, den musst du vor deine 1980er Karte legen. Das ist, ach so, ich nehme die Karte erst in die Hand und stecke die dann, wenn ich den Song höre, stecke ich die an die Stelle, wo ich denke, dass er hingehört. Verdeckt, genau. Ne? Das und heißt, wenn, ich sehe dann nicht, ob es an der richtigen Position ist. Das siehst du dann, wenn du die umdrehst, ja. Aber natürlich haben die anderen Mitspieler auch liegen die Karten auf dem Tisch oder was? Genau, das ist ja ein Kartenstapel, den ziehst du einfach, ne? Und ist ein total kurzweiliges Spiel und Musik verbindet auf jeden Fall. Ne? Das heißt, in der ersten Runde muss ich ja nur wissen, ist es höher oder niedriger als das Jahr, was ich habe. Und je mehr Karten du hast, umso schwieriger kann es werden, ne? Und es ist erstaunlich, also gerade bei alten Songs denkt man immer, okay, das ist 1950er, 60er, ne? Und bei aktuellen Songs merkst du auch irgendwie, dass du manchmal gar kein Zeitgefühl mehr hast. Das ist so krass. Aber es ist ein tolles Spiel. Sollte man mal spielen. Es gibt so ein ähnliches Spiel. Das ist nicht mit Musik, sondern du hast so eine riesenlange Box mit, das ist auch thematisch, Erfindungen, Politik oder Person oder so. Und dann musst du auch, du ziehst eine Karte und dann steht drauf, in diesem Jahr wurde der Röntgenstrahl entdeckt. Und dann musst du das auch in deinen Zahlenstrahl so einordnen, an die richtige Stelle. Also musst dann auch gucken, ist das, wo gehört das hin? Das klingt auch mir cool. So ähnlich. Ich habe nur leider den Namen gerade nicht. Und ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen schwierig, weil die Events halt, ja, keine Ahnung, ich fand es irgendwie schwierig. Ja, also wir dachten am Anfang auch, oh, mit Musik ist garantiert ganz schwierig, aber man staunt, wie viele Songs man da erkennt und man kommt dann auch ins Gespräch bei bestimmten Songs, ne? Sagt man, ah, hier, da verbinde ich das und das mit und das kann ja nur das sein. Also total unterhaltsam und René, ich sag dir, wenn wir uns sehen, spielen wir das mal. Also wenn wir uns sehen, spielen wir auf jeden Fall Pilli Pilli. Nett. Und Hits da natürlich. Ne? Ja, Hits da kann man. Hast du das Spiel? Nö, kann ich aber organisieren. Hast du einen Spotify-Account? Das geht auch als, du musst nicht mal ein Abo haben, es gibt beide. Ach so, Varianten. Weil man so Einzelsongs aufruft, ne? Richtig, genau. Ah ja, okay. Ja, aber ich finde cool. So diese Interaktion halt total cool, ne? Ja, nee, sehr cool. Ja. Und ein anderes Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, sagt dir Werwölfe irgendwas? Ja, habe ich auch gespielt, Silvester. Nein, echt? Ja, super Spiel. Das hat mir ein 9-jähriger Junge empfohlen von einer Freundin. Der hat gesagt, Stefan, kennst du Werwölfe? Das spielen wir gerade ganz viel. Leider muss man da zu ganz, ganz viel sein, weil das macht ehrlich gesagt ab 5 Leuten erst so ein bisschen Sinn. Am besten sind 10 Leute und mehr. Das Spiel von List und Täuschung. 12 €, kann ich dir sagen. Okay. Da bin ich nämlich neulich im Buchladen vorbeigelaufen und weil ich es zu Hause habe, dachte ich, gucke ich nochmal, was das damals gekostet hatte. Ja. Ja. Okay. Ein sehr gutes Spiel, ist unter jungen Menschen eigentlich auch sehr bekannt, weil wurde früher, als man noch nicht am Handy gezockt hat, wurde das immer so auf Klassenfahrten und so auf kleineren Partys. Sagt mir gar nichts. Also ich habe es schon mal gehört, aber ich konnte damit jetzt nichts anfangen. Also für die, die es nicht kennen, man sitzt in einer Runde zusammen, man zieht verdeckt Karten, ist dann ein Charakter, also entweder ein Werwolf oder ein normaler Bürger, wobei es bei den Bürgern dann auch noch unterschiedliche Sachen gibt, aber dazu gleich. Und das Ding ist, die Bürger müssen rausfinden, wer die Werwölfe sind, und dazu findet in dem Spiel immer Tag und Nacht statt. In der Nacht töten die Werwölfe jemanden, die Bürger kriegen nicht mit, wer die Werwölfe sind, erfahren nur am nächsten Tag, wer gestorben ist, und müssen dann zusammen mit den Werwölfen, die sich als Bürger ausgeben, tippen, wer der Werwolf ist, und müssen den erschießen und erfahren dann, ob es der Werwolf war oder auch ein Bürger. Aber ist es nicht dieses Spielkonzept, was auch in Reality-Shows jetzt verwendet wird? Bei RTL gab es doch so ein, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber wo so irgendwie Verräter, war das nicht der Verräter? Das ist doch auch so ein Konzept, oder? Vielleicht ist das so ähnlich. Ich habe ein ähnliches Spiel mal gesehen. Das ist, das habe ich wie gesagt nur gesehen, deswegen kann ich es nicht ganz so genau erklären, aber das geht irgendwie um Mörder und Detektiv. Mhm. Und zwar ist es so, es gibt einen Mörder und einen Detektiv, kann man auf einer Party spielen. Der Mörder, der zwinkert einer Person zu, die dann ganz theatralisch zu Boden gehen muss, weil sie erschossen wurde. Okay. Also das Zwinkern ersetzt das Schießen. Und der Detektiv muss rausfinden, wer der Mörder ist, und guckt natürlich so ganz genau in die Augen der Person, um das Zwinkern zu sehen. Was also den verdeckten Schuss darstellt. Und das kannst du halt, also so stelle ich mir das zumindest vor, so ganz entspannt einen ganzen Partyabend überspielen. Weißt du isst zusammen, du trinkst zusammen, plötzlich in der Küche hörst du jemanden schreien, und dann merkst du, oh, in der Küche wurde jemand getötet. Also man muss gar nicht zusammensitzen, sondern nee, das war jetzt meine Idee. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich kenne das Setup nicht genau. Ja. Vielleicht wird es auch völlig anders gespielt, aber Zwinkern war auf jeden Fall ein Trigger und hat dazu geführt, dass die Person als umgefallen ist. Zu töten oder als getötet. Ach, krass. Oder beschossen galt, ja. Nochmal zurück zu den Werwölfen, weil mein Tipp war eigentlich gar nicht das Spiel, sondern, das würde ich jetzt überraschen, der Film. Ich sag nur ARD Mediathek. Es gibt nämlich schon eine erfolgreiche Staffel davon, Werwölfe, das Spiel von List und Täuschung, wo diese als Reality-Game-Show existiert, in der ARD Mediathek. Das muss ich mal aufschreiben. Und der Reiz der Show liegt darin, dass es keine Promi-Werwölfe sind, sondern unbekannte Leute, die authentisch und unvoreingenommen dieses psychologische Spiel spielen müssen. Nein. Und für dieses Jahr ist bereits eine zweite Staffel angekündigt. Okay, aber das, wie gesagt, das normale Spiel, was ist ein Gesellschaftsspiel. Das kannst du kaufen. Auch und ganz ehrlich, das musst du nicht mal kaufen. Gehst auf Wikipedia, liest dir durch, was es für Rollen oder Charaktere gibt. Dann nimmst du stinknormale Zettel, schreibst die Rollen da drauf. Also man braucht nicht unbedingt diese Karten, die bedruckten, kaufen. Ja. Sondern kann also meine Mau-Mau-Karten habe ich auch immer selber gedruckt. Ja. Und Romy. Wir hatten in den 80ern Monopoly selbst gebastelt. Ja, siehst du? Komplett. Die René-Edition. Nee, da war, Stefan, 1980 war ich noch ein bisschen zu jung, um so ein komplexes Spiel zu basteln. Das geht auf meine Eltern zurück. Aber ich habe Monopoly schon gespielt, als es überhaupt noch nicht erlaubt war. Okay, verstehe. Ich muss ehrlich sagen, ohne dass ich jetzt den Leuten so nahe treten will, Monopoly ist für mich das langweiligste Spiel, was ich kenne. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Stefan, da bin ich voll bei dir, weil ich musste es als Kind so oft spielen, ich kann es auch nicht mehr sehen. Ich finde es auch mega langweilig. Und vor allen Dingen, wenn du mit den falschen Leuten spielst, die kaufen dann irgendwann nur noch Häuser und Hotels und dann zahlst du immer nur, das artet dann schnell aus. Stefan, du musst schneller kaufen als die. Ja, genau, das ist wahrscheinlich der Trick. Stefan, du spielst Monopoly wahrscheinlich auch nur bei McDonald's. Richtig, richtig. Mit dem Papa. Was für ein Trigger. Genau, wollte ich sagen. Ach ja, du hast ja den Film hier mit. Wollte ich noch erzählen. Ich war im Kino und habe Stromberg geguckt. Alles wie immer. Und muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen überrascht, weil ich habe mich vorher überhaupt nicht informiert, wie der Kinofilm sein wird, ne, der neue. Und war am Anfang so, okay, was wird es jetzt? Ne, weil das, weiß nicht, kennst du das Konzept oder kennst du den Inhalt? Nee. Nee. Also ich kenne Stromberg, aber ich kenne natürlich nicht den Film, wenn der genau, so genau, also wer jetzt den Spoiler nicht hören will, einfach mal eine Minute vorspulen. Ich versuche mich zu beeilen. Also der Film handelt davon, ProSieben hat eine große Wiedersehensshow geplant. Ne? Es heißt, die treffen sich alle wieder und da gehen einige Dinge schief. Aber ich fand es cool, die Leute alle wieder zu sehen. Der Humor ist natürlich nach wie vor sehr speziell. Also ich sag mal, wer Stromberg früher nicht geguckt hat, der sollte sich den Kinofilm auch nicht angucken. Einige Dinge sind wirklich echt unter der Gürtellinie. Aber man muss ehrlich sagen, früher, als man über Humor noch lachen durfte. Genau, ich habe auch sehr viel gelacht. Das muss man einfach auch sagen. Uiuiuiui, vielleicht sollte das man lieber nicht sagen. In dem leeren Kino, wir waren irgendwie 10 Mann da drin, ne? Wie immer, wenn ich ins Kino gehe. Spricht für den Film. Ja, nee, ach das, aber kann ich auch als Tipp empfehlen, über die Weihnachtszeit, zwischen Weihnachten und Silvester, kommen Filme halt auch schon mittags und das ist total cool. Einfach mal ins Kino gehen mit deinen Leuten. Das ist echt cool. Ja. Aber ich kann den Film empfehlen, der war sehr lustig und aber einmal gucken reicht, ja. No? Ja, nee, wunderbar. Da haben wir diese Rubrik ja auch noch zu einem guten Ende gebracht. Definitiv. Und was ich noch empfehlen kann, auch ARD Mediathek, Falsch, aber anders lustig. Die zweite Staffel ist jetzt kurz vor Jahresende rausgekommen. Ich glaube 14 Folgen, auch sehr spannend. Wer kennt es nicht, Falsch, aber lustig vom RBB auf YouTube. Und Falsch, aber anders lustig ist eine Adaption. Mit ein paar anderen Spielregeln. Auch sehr, sehr lustig und manchmal auch unter der Gürtellinie. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt Folgen, die finde ich weniger lustig, aber man kann trotzdem viel lachen. So. Ja, René. Ja, dann apropos Lachen. Ich würde sagen, wir behalten auch dieses Jahr unsere Tradition bei. Am Ende gibt es Witze. Ganz ehrlich, ich weiß bei diesen vielen 100 Folgen gar nicht, wie viele Leute wir schon zum Lachen bekommen haben. Ja. Hunderttausende, Millionen. Überleg mal, wie viel. Wir liefern jede Folge mindestens 6 bis 15 Witze ab. Das ist ja Wahnsinn. Wir könnten so ein eigenes Buch draus machen. Für die traurigen Menschen unter euch, hört euch am besten die letzten Folgen, immer nur die Enden an. Ja. Dann habt ihr was zu lachen. Aber der Rest ist auch ganz gut. Ja. Was sagt übrigens unser Moderator René nächste Woche hier in Berlin, wenn er aus dem Fenster guckt? That is snow from yesterday, sagt er. Ja, war das schon dein Witz, oder? Nein, fiel mir noch so ein. Gut, dann fangen wir jetzt ordentlich an. Mats ab. Witzbattle. Das Witzbattle. Und heute fängt ausnahmsweise mal René an, weil Mats, ich sehe ihn nicht. Runde 1. Also da gibt es keinen Zusammenhang. Ich habe Marc nicht aus dem Weg geräumt, damit ich als erster hier den Witzbattle der Werwolf, ne? Begehen darf. Gut, ich gucke mal. Was haben wir denn? Meine Freundin sagt, sie braucht Abstand und Zeit. Ich verstehe gar nicht, welche Geschwindigkeit sie berechnen will. Das ist gut. Physiker. Wie nennt man einen alten Schneemann? Ja, der ist ja einfach. Eine Pfütze. Runde 2. Chuck Norris erzeugt Feuer, indem er 2 Eiswürfel aneinander reibt. Ja, sehr gut. Kommt auch immer gut. Noch ein Winterwitz. Was ist weiß und rollt den Berg hoch? Eine Lawine mit Heimweh. Ja, und weißt du, wie, wie man Schlammlawine abkürzt? Schlawine. Sehr gut. Runde 3. Gut, aber mein Witz ist ein anderer. Ich bleib mal bei Chuck Norris. Chuck Norris hat nicht Geburtstag. Er war schon immer da. Ah, sehr gut. Sehr gut. Darf man eigentlich Eskimo noch sagen heute? Da nee, war Inuit. Inuit, okay. Oh, hoffentlich ist das richtige Wort. Also ich sag Eskimo, weil der Witz ist alt und ja. Und ihr könnt das Wort ersetzen, je nachdem, wie ihr drauf seid. Eine Eskimo-Familie sucht schon seit Stunden ihr Iglo. Und die laufen da so hin und her und nach einer Weile sagt die Mutter: Ach je, ich glaube, ich habe das Bügeleisen angelassen. Und vielleicht solltest du nicht Eskimo sagen, sondern Mensch mit Polarhintergrund. Polarhintergrund. Ich gucke mal kurz. Wir haben ja zum Glück Internet. Bonusrunde. Ja, dann kommt jetzt mein nächster Witz hier. Ja. Egal wie alt du bist, Deckenbeleuchtung heißt großes Licht. Ah, okay. Okay, okay. Ja, Inuit ist, glaube ich, die Alternative. Oder Yupit, Inupiat. Oh Okay. Ja. Komm, hau noch einen Witz raus. Oh Mann, ey. Ja, gut. Mein nächster Witz. Was haben wir denn hier? Was macht ein Mathematiker beim Skifahren? Was macht ein Mathematiker beim Skifahren? Er rechnet mit Brüchen. Gut, und ich würde mal sagen, ich schließe meine Witzserie ab mit den Worten von Freddy Krüger. Hör niemals auf zu träumen. Oh, ist was zum Googeln. Ja. So, jetzt kommt noch ein etwas längerer. Der Schweizer Bergführer gibt seinen Touristen die letzten Hinweise, wie man sich bei der Besteigung des Matterhorns zu verhalten hat. Also, ah nee, ich kann kein Schweizerisch. Versuch's mal, Stefan. Ach so, nee, Quatsch. Also, bei der Querung vom Gipfelgrat zum Hörnligrat müssen Sie gut aufpassen, dass Sie nicht abrutschen. Sollte Ihnen trotzdem ein Missgeschick passieren, dann versäumen Sie auf keinen Fall nach 100 Metern freien Fall scharf nach links zu blicken. Da haben Sie einen fantastischen Blick auf die Dufour-Spitze. Sehr schön. Schweizer Humor. Gut. Ja. Da haben wir es. Dann würde ich sagen, noch eine Weisheit zum Abschluss. Von ja. Lustig zum Ernsten. Okay. Nichts wirklich Wichtiges im Leben geschieht jemals schnell. Oh, ich habe auch noch vielleicht was. Vielleicht schon mal als Anregung für dieses Jahr. Nimmt das mit. Genau, ich habe auch noch was, was Gutes. Das Leben ist wie Zeichnen, nur ohne Radiergummi. Auch gut. Ja. Und vielleicht noch einen etwas motivierenden Spruch. Es muss erst mal schlimmer werden, damit es besser werden kann. Ja, auch sehr weise. Na? Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, Sinne. Wir machen einen Haken hinter die erste Folge des Jahres 2026. Wir freuen uns auf viele weitere Folgen mit euch, mit dir, René, und natürlich mit Marc. Komm gut zurück, noch bist du auf Malle. Nächstes Mal bist du wieder hier im Podcast. Na, das war Folge 181 vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Wir sehen uns in, oder wir hören uns vielmehr in 2 Wochen wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ich klinge in Stereo einfach besser. Willst du mir sagen, man kann mich nur in Mono ertragen? Ich bin unzufrieden mit meiner Mikrofonsituation, aber ist egal. Ja, du hast Strom, sehe ich. Genau. Du bist nicht betroffen. Das ist doch schon mal gut. I'm ready. I'm born ready. Zeichnen seit 3 Minuten auf, kann das sein? Ja, und ich habe einen wunderschönen Ausschlag. Würde ich jetzt so beim Hautarzt nicht sagen, aber bezogen auf mein Aufnahmegerät. Mach das mal in der Sendung. Ich trinke es in der Sendung in einem Schluck aus. Reicht das? Ab, es ist ja gleich wieder leer, da kannst du mal nachfüllen. Ja. Alter, ich muss gucken, ob ich hier noch eine Flasche stehen habe, weil ich komme mit einer nicht hin. Vanessa, bring mal noch eine Flasche. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ja, genau. Ja, richtig. So ist es, der Gerd. Ja, cool. Gut, Anmod? Ach ja, Anmod. Oh, jetzt sprichst du hier schon wie so ein... Eieiei, Anmod. Oh, so nah warst du noch nie am Mikrofon, wie jetzt eben. Wirklich? Ich dachte gerade, du sitzt neben mir oder auf mir. Ich wollte gerade sagen, geh runter. Was? Heute erfahrt ihr, wie es sich mit Ruhestörung an Silvester verhält. Willkommen im Jahr 26 und heute erfahrt ihr, wie unser Silvester war. Und naja, René, bei dir war es nicht so leise, oder? Tja, ob Ruhestörung an Silvester ein Thema ist, das und mehr erfahrt ihr in der aktuellen Folge. Quatsch, das erfahrt ihr jetzt, so müsste es sein. Ja, willkommen zur ersten Folge im Jahr 2026. Wir blicken zurück auf Silvester in Berlin. Und da war es ja nicht für alle ruhig. Genau, und ob Ruhestörung an Silvester ein Thema ist, das erfahrt ihr jetzt. Die erste Folge im Jahr 2026. Wir blicken zurück auf den Jahreswechsel in Berlin und der war nicht für alle sehr ruhig. Ja, und ob Ruhestörung zu Silvester bei der Polizei angezeigt werden kann, das erfahrt ihr in dieser Folge. Take 20. Die erste Folge im Jahr 2026. Wir blicken zurück auf den Jahreswechsel in Berlin. Und René, so ruhig war es gar nicht, oder? Ja, und ob ihr bei Ruhestörung an Silvester die Polizei rufen könnt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Na? So, super. Das war, das war's. Auf den Punkt, als wenn wir nicht geübt hätten. Nein, nein, lass uns nochmal machen. Die erste Folge im Jahr 2026. Wir schauen natürlich zurück auf den Jahreswechsel in Berlin. Und René, sag mal, so ganz ruhig war es nicht, ne? Tja, und ob ihr bei Ruhestörung an Silvester die Polizei rufen könnt, das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Endlich. Das war er. Punkt. Du kannst dir sogar aussuchen, wie du das zusammenbaust, wenn ich jetzt richtig auf Speichern drücke. Das muss die KI machen. Ich mach das nicht. Gut. Ja, sehr schön. Bin unter Zeitdruck. Ja, ich weiß, ich weiß. Dann leg auf, stopp die Aufnahme. Wir sehen und hören uns. Ich mach Stopp. Ich mach auch Stopp.